Wir kommen damit zum heutigen Vortragsthema, nämlich die Reemsma-Ausstellung. Genau gesagt ist es nicht eine Reemsma-Ausstellung, sondern eine Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Das ist so ein bisschen benannt worden nach dem Horkheimer Institut aus Frankfurt. Das war so das große Vorbild von dem Jan Philipp Reemsma, als es losging. Der ist so voll in die 68er reingekommen, der war gerade 16 Jahre alt, als das mit dem Spektakel mit Rudi Dutschke und den anderen losging, 1968, 1952 geboren. Und das hat er also voll aufgesogen von seiner ganzen Einstellung hier. War er also absolut überzeugt von diesen ganzen Geschichten, weswegen sein alter Herr nicht so sehr davon überzeugt war, dass er eigentlich sein Erbe, nämlich die Reemsma Zigarettenfabriken, richtig verwalten könne. Er hatte da also sehr große Skepsis und meinte, naja, es gibt ja diesen alten Spruch, wer mit 18 kein Sozialist war oder was, hat kein Herz und wer es mit 40 noch ist, hat keinen Verstand. Also sagen wir mal, bis 26 stellen wir das Vermögen unter Verwaltung. Da darf also Jan Philipp nicht ran. Da verwaltet das die Deutsche Bank. Und die Deutsche Bank hat es dann also auch verwaltet und hat also bis zum 26. Lebensjahr die Verwaltung dieses Reemsma-Konzerns gemacht, weil der Vater selbst der Meinung war, er sei nicht geeignet, diese Zigarettenfabriken und diesen Konzern zu verwalten. Nun aber, Reemsma selbst hat anscheinend auch die Auffassung gehabt, dass er nicht in der Lage sei, sowas zu machen. Denn zwei Monate nachdem er in den Aufsichtsrat aufgenommen wurde, hat er den Löwenanteil, nämlich 53% seiner Reemsma-Fabriken an Tschibo, an die Familie Heers von Tschibo verkauft. Das heißt also, Reemsma gehört mehrheitlich dem Tschibo-Konzern zwischenzeitlich an. Er hat dafür 300 Millionen Mark gekriegt. An sich nicht, angesichts des großen Umsatzes nicht so wahnsinnig viel. Aber wie gesagt, er wollte damit nichts zu tun haben. Er wollte müheloses, arbeitsloses Einkommen haben. So ein Manager zu sein, das ist ja doch eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Also das lag dem Jan Philipp nicht. Er wollte deswegen die Verantwortung los sein. 300 Millionen waren ihm lieber. Die hat er auch ganz gut angelegt. Inzwischen wird sein Vermögen auf etwa 1,3 Milliarden geschätzt. Die Welt, die Tageszeitung Die Welt hat damals geschrieben über ihn, er sei ein Nullbock-Produkt. Er habe eine kindliche Verantwortungsscheu, man muss sich das vorstellen. Als er einschied, man hat das noch zwei Jahre verlängert mit der Deutschen Bank, war 28 Jahre alt, von kindlicher Verantwortungsscheu, da gab es keine Gegendarstellung bei der Welt, hat er nicht gemacht, ne? 28 Jahre und kindliche Verantwortungsscheu. Er habe einen Hang zu Schnapsideen. So. Und mache Riesenfaxen. Das also durfte in der Tageszeitung Die Welt über den Erben eines der größten deutschen Familienkonzerne geschrieben werden. Also da muss wohl das dran gewesen sein. Eine seiner Schnapsideen kennen jedenfalls die Hamburger alle. Das war, er wollte diese Hafenstraßenhäuser, die ja also Hamburg in der ganzen Republik berühmt gemacht haben, nicht nur Hans Albers steht für Hamburg, sondern auch die, wenn wir mal bei H sind, sondern auch die Hafenstraßenhäuser, das heißt also Häuser, die an der Hafenstraße stehen in Hamburg, irgendwann mal zum Abriss vorgesehen waren, dann von Linkschaoten besetzt worden sind, die dann also keinen Strom, kein Wasser mehr zahlten, aber es traute sich niemand, ihnen Strom und Wasser abzudrehen. Und dann war einmal ein Rieseneinsatz, da wollte die Polizei diese Häuser räumen. Und aus der ganzen Republik hat man 4.500 Polizisten zusammengezogen, auch aus Bayern. Es hockten in den Häusern dann aber nicht nur die 80 oder 100 Bewohner, die da normalerweise sitzen, sondern es hockten da 1.500 Chaoten. Und dann hat also man entschieden seitens der Einsatzführung, es wird alles wieder abgeblasen. Man hat also alles zusammengezogen, alles wieder abgeblasen. Wobei man also überhaupt keine 4500 gebraucht hätte, ist gar kein Problem. Die liegen ja direkt am Hafen. Ich brauche nur, wenn 20 Grad ohne Minus ist, lege ich da ein paar Feuerlöschboote hin und spritze denen oben in die obersten Fenster. Die haben so einen Druck, die knallen jedes Fenster durch. Spritze ich denen da reichlich Wasser rein. Das läuft alles durch, die ganze Elektrik geht kaputt, die Heizung fällt aus, das alles friert zu Eis. Und dann möchte ich mal sehen, wer in den Häusern noch wohnen möchte. Ja, also das wird dann also etwas schwierig. Also wäre gar kein Problem, das Ding zu lösen, wenn man es löst. Aber Jan Philipp war ganz anderer Auffassung. Hafenstraße muss erhalten werden. Parken Sie nie Ihr Auto, wenn Sie in Hamburg besichtigen, in der Hafenstraße. Wenn Ihr Auto dort aufgebrochen, gestohlen wird, zahlt die Versicherung keinen Pfennig, weil allgemein bekannt ist, dass die Hafenstraße ein rechtsfreier Raum ist und man dort eben keine Autos abstellen darf, weil die Bewohner in den Hafenstraßenhäusern verschwinden und dort von der Polizei nicht aufgespürt werden können. Das heißt also, wenn Sie Ihr Auto dort abstellen, ist das so viel wie Verleitung zum Diebstahl. So ist das also schon bereitet. Also ein rechtsfreier Raum. Sie kriegen von der Versicherung nichts. Also nie eine Art, auch wenn Sie mal zum Fischmarkt, der Fischmarkt grenzt ja gleich an. Wenn Sie mal Fischmarktbesucher sind, bloß nicht in der Hafenstraße das Auto abstellen. Sie kriegen von der Versicherung keinen Pfennig. Jan Philipp also fand diese Bewohner der Hafenstraße ganz hervorragend und ganz ausgezeichnet und wollte also von der Stadt Hamburg die Häuser kaufen, um sie den Bewohnern zum Geschenk zu machen, damit sie endlich eine gesicherte Heimstätte hätten und nicht immer also so mit dem Gefühl leben, vielleicht wird irgendwann doch mal der Sturm gewagt und das alles gemacht. Also das zu einer seiner Schnapsideen. Aber sein Institut für Sozialforschung war also eine noch größere. Man muss es so ein bisschen psychologisch sehen bei ihm. Es ist so ein bisschen Vater-Sohn-Konflikt. Man kann sich das vorstellen, leistungsfähiger Vater hat immer einen Konzern aufgebaut, untüchtiger Sohn. Aber eins hat er natürlich dem Vater voraus. Er ist Anti-Nazi und der Vater war Pro-Nazi. Immerhin hat er Göring geschmiert mit 12 Millionen. Und das war eine ganze Menge. 12 Millionen Reichsmark damals, das ist so viel wie heute etwa, ne? Ich schätze mal 60, 70 Millionen, das ist also nicht wenig. Er hat also den Aufbau Karin Hals maßgeblich mitfinanziert, hat also pro Jahr 1 Million Mark zum Aufbau von Karin Hall bezahlt. Also Karin Hall ist von Rebsmer-Geldern gebaut worden, weitgehend. Und es ist also so, dass der Alte deswegen 1948 angeklagt worden ist, weil er Göring mit 12 Millionen bestochen habe. Und er ist dann allerdings freigesprochen worden. Ich schätze mal, da wird also auch einiges dann geflossen sein. Das mutmaße ich mal also einfach angesichts dieser ganzen Geschichte. Und erstaunlich ist, wer also diese Sendung Hitlers Helfer gesehen hat, da gab es also eine Folge über Hermann Göring. Und wer die erste gesehen hat, in Arte lief sie zuerst, da war ein Verweis darauf, dass der alte Rebsmer Göring finanziert hat. Und wenn man das nachher, ich glaube im ersten Programm ist es gezeigt worden, im ersten Programm gesehen oder im zweiten, jedenfalls also im Hauptkanal, dann fehlte dieser entsprechende Hinweis. Der war also rausgeschnitten. Da hatte dann Jan Philipp auf seine jetzigen Verdienste verwiesen und gesagt, also der Name Rebsmer möchte doch da bitte nicht erwähnt werden. Aber es ist interessant zu wissen, auch für die Psychologie dieses Jan Philipp, was da auch eine Rolle spielt, eben Absetzen vom Vater. Man macht das Gegenteil von dem, was der Vater gemacht hat. Sein Institut für Sozialforschung hat sich im Wesentlichen dadurch ausgezeichnet, dass es Pamphlete gegen die Wehrmacht finanziert hat. Maßgebliche Person in diesem Institut ist ein Hannes Heer. Der Hannes Heer ist also alter DKP, also Deutsche Kommunistische Partei-Aktivist und hat also zu Zeiten im Sozialistischen Deutschen Studentenbund aktiviert, als es dorthin, also wir hängen die Generale, da gab es so ein schönes Lied, wir hängen die, also im Liederbuch des SDS ist das dann, wir hängen die Generale der Bundeswehr an die Laternenpfähle der DDR. So, ist nicht sehr geschmackvoll, aber das hat natürlich nicht zum Verbot des SDS geführt. Ich möchte mal wissen, wenn wir in unserem Liederbuch drin hätten, wir hängen also die Einsatzleiter der Polizei an die Laternenpfähle von Hedendorf oder sowas. Ich möchte nicht wissen, was dann also hier für ein Riesenaufstand in dieser Republik wäre, wenn das wäre. Aber wie gesagt, das ist alles seinerzeit so durchgegangen. Dieser Hannes Herr also hat dann mit der Roten Zelle im Militärwissenschaftlichen Forschungsamt in Freiburg Kontakt aufgenommen, hat mit denen gut zusammengearbeitet und daraus ist dann diese Remsma-Ausstellung hervorgegangen. Nun, was kann man zu dieser Ausstellung sagen? Die Ausstellung macht das, was viele Ausstellungen immer machen, wenn sie überzeugen wollen, sie bringen Bilder. Weil, wie das also hier Professor Weinschenk heute sehr deutlich gesagt hat, wir begreifen eben auch über das Auge. Dass wir über das Auge erkennen, das wird bei uns aufgenommen und das führt dann zu BSE, Besorgnis, Betrübnis, Sorge und Betroffenheit oder was. Aber ich lerne das noch. BSE ist, also ich finde das sehr schön. Also Entsetzen. Entsetzen, das Letzte. So. Also das führt zu dieser Betroffenheit, Betrübnis, Sorge, Entsetzen. Man ist also in die Grundfesten ist man erschüttert. Man sieht also irgendwelche Frauen, die haben also so einen Strick um den Hals und hängen da und so. Bei einigen Bildern sieht man immer,